Die eingeführte Marke Deutscher Freiheitssender mit der Submarke Freier Deutschlandsender aktivierten französische Stellen unmittelbar nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs als Instrument der psychologischen Kriegsführung. Die Redaktion saß zwar in Paris und nutzte französische Sendeanlagen, behauptete aber, das Organ einer deutschen Freiheitspartei zu sein, die den Widerstand gegen Hitler und sein Regime von Deutschland aus organisierte. So auch in der Sendung vom 3. Oktober 1939. Nie ist ein Krieg gewissenloser entfesselt worden. Nie ist einem Krieg eine verlogenere, zynischere Begründung gegeben worden. Die Reichstagsbrandstifter haben jetzt die Welt in Brand gesteckt. Diesmal gibt es keine Kriegsschuldfrage. Es gibt für alle Welt erkennbar nur einen Schuldigen. Er heißt Hitler. Hitler, der Lügner und Lump, ist der Verbrecher, der unser Land und die ganze Welt in seinen Untergang mitreißen will. Als Lügner und Lump wird er in die Geschichte eingehen. Und im Buch der deutschen Geschichte wird die Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus das beschämendste und tief traurigste Kapitel sein. Wir Deutschen, die wir den Hitlerismus hassen, sind in einer verzweifelten seelischen Verfassung. Wir lieben unser Vaterland und wir lieben auch unser verführtes und vielfach immer noch ahnungsloses Volk. Wir verkennen und verkleinern nicht die Schuld, die auch wir an der Entwicklung zum Kriege tragen. Diese Schuld sehen wir in unserer Schwäche, in dem Unvermögen vom Nationalsozialismus bei Zeiten den Garaus gemacht zu haben. Wir wollen kämpfen für ein freies und anständiges, von nationalsozialistischen Ausbeutern gereinigtes Deutschland. Für das Deutschland unserer Väter, für das wahre, das ewige Deutschland. Die Stunde Hitlers und seiner Kohorten aber hat geschlagen. Wir haben zu wählen zwischen Hitler und Deutschland. Und wir haben uns entschieden für die Freiheit, für Recht und für Sitte. Für Deutschland gegen Hitler. Gott schütze unser armes Deutschland. Gott schütze alle Völker und verderbe den Feind der Menschheit. Deutsche Freiheitspartei. Der Sender verstand sich zwar als Sammelbecken für alle politischen Gruppierungen, kirchlichen Organisationen und Gewerkschaften, war aber ebenso eindeutig antistalinistisch wie antinationalsozialistisch. Nur in den An- und Absagen wurde noch deutlich Bezug genommen zu dem kommunistischen Vorgänger in Spanien. Achtung, Achtung, die erste Abendsendung des deutschen Freiheitssenders auf Welle 29,8 ist beendet. In einer halben Stunde kommen wir wieder, diesmal auf Welle 40. Auf Wiederhören. In der Regel strahlte der Sender sein Programm oft auch parallel auf den Kurzwellen 29,8 und 40,9 Meter aus. Wie viele Emigranten die Programme zusammenstellten und sprachen, ist nicht bekannt. Konrad Pütter konnte lediglich den aus Frankfurt am Main stammenden Journalisten Werner Thormann als Redakteur ermitteln. Die antistalinistische Tendenz der einzelnen Beiträge, in denen der deutsche und der sowjetische Diktator gleich heftig attackiert wurden, deutet darauf hin, dass auch Willy Münzenberg an den Programmen des Senders beteiligt war. Münzenberg hatte sich von der Exil-KPD gelöst und war einer ihrer erbittertsten Gegner geworden. Entsprechend aggressiv fielen die Reaktionen der emigrierten Kommunisten auf die Sendungen aus. Einer ihrer Funktionäre, Wilhelm Florin, nannte den Freiheitssender 1940 in der Stockholmer Zeitung Die Welt ein Instrument der Reaktion. Der Betrieb aller aus Frankreich ausstrahlenden Sender, die deutschsprachige Programme nach Deutschland schickten, endete mit der Kapitulation Frankreichs im Juni 1940.